herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer sehr, sehr schönen Folge, wie ich finde. Ich weiß, das sage ich ziemlich oft, aber es ist wirklich so. Denn du hast es bestimmt schon im Titel gelesen. Es geht um den Prozess der Schöpfung, den ich ganz besonders spannend finde. Und vielleicht hast du ja auch schon mal den Satz gehört, du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens. Und darauf möchte ich heute einfach mal ein bisschen eingehen und dir erklären, wie das mit dieser mysteriösen Schöpfung eigentlich funktioniert und wie du das nutzen kannst, um deine ganz persönlichen Ziele zu erreichen und einfach glücklicher zu werden. Also, genau. Am Anfang ist erstmal wichtig zu verstehen, dass wir unsere eigene Realität erschaffen. Viele sagen ja immer, wir entdecken unser Leben oder unsere Realität, aber das stimmt eigentlich gar nicht, denn wir erschaffen die Realität. Damit geht natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung einher, also dass wir einfach die Verantwortung für unser Leben übernehmen, dass wir der Schöpfer sind und dass wir zu jedem Zeitpunkt entscheiden können, wie unsere Realität aussieht. Und genau, da kommt dann auch schon der Prozess der Schöpfung ins Spiel. Und zwar passiert die Schöpfung auf drei Ebenen. Das wäre einmal der Gedanke, das Wort und die Tat. Genau, also alle Schöpfung beginnt mit einem Gedanken. Dann wird dieser Gedanke zu einem Wort, also du sagst irgendwas. Und dann tust du das. Und das, was wir denken, sagen und tun, das manifestiert sich dann in unserer Realität. Und deswegen ist es so spannend, weil es ist eigentlich total einfach. Wir denken etwas, wir tun etwas, wir denken etwas, wir sagen etwas und dann tun wir etwas. Und dann ist es unsere Realität. Und deswegen stimmt auch das, was ich eingangs gesagt habe. Wir entscheiden zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, wie unsere Realität aussieht. Und es ist so viel weniger im Außen, als die meisten Menschen denken. Die meisten Menschen sind einfach nur Opfer ihrer eigenen Realität und lassen alle Einflüsse so auf sich einprasseln und reagieren dann nur. Aber wir haben die Möglichkeit, unsere Realität selbst zu erschaffen. Also wirklich schöpferisch tätig zu sein. Und deswegen erkläre ich dir das auch gerade, weil ich das so, so wichtig finde, dass das mehr Menschen verstehen und auch mehr Menschen nutzen. Denn letztendlich nutzen wir das eigentlich alle. Nur viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Also wir alle erschaffen unsere Realität. Wir denken etwas, wir sagen etwas und wir tun etwas. Aber viele Menschen verstehen gar nicht, dass sie das tun und letztendlich versuchen sie nur auf die äußeren Einflüsse zu reagieren, aber dabei erschaffen sie ja auch etwas. Verstehst du? Genau. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar wertvolle Tipps mit an die Hand geben, wie du diesen Prozess der Schöpfung nutzen kannst, um deine eigenen Ziele zu erreichen, um glücklicher zu werden und ja, um einfach das Beste aus deinem Leben rauszuholen. Genau, da wäre zum einen, wenn du gerade unzufrieden mit deiner Realität bist, dann denk darüber nach, wie du sein möchtest oder wie du dein Leben gerne hättest und denk da wirklich richtig drüber nach. Also was begeistert dich so richtig? Nimm dir dafür super gerne ein paar Tage Zeit, denk immer mal wieder daran. Also wie hättest du dein Leben gerne? Was würde dich begeistern? Was für Tätigkeiten würdest du gerne machen? Was für Menschen hättest du gerne um dich? Ja, womit verbringst du deine Zeit? Womit verdienst du dein Geld? Und so weiter. Was wäre einfach so dein Traumleben? Und denk dann nicht zuerst daran, ja, was ist jetzt mega realistisch oder nicht, sondern denk einfach daran, was dich wirklich, wirklich begeistert. Genau, und wenn du dann ausreichend darüber nachgedacht hast, also dir so richtig sicher bist, dass du das unbedingt willst, dann fang an, diese für dich eigene Wahrheit auszusprechen. Also fang an, darüber zu reden, sag anderen Leuten, ja, ich träume davon, ich finde es richtig cool. Oder wenn du dich das nicht traust, das wirklich gegenüber anderen Menschen auszusprechen, dann kannst du es auch gerne nur aufschreiben in dein Tagebuch oder in dein Bullet Journal oder sonst wohin. Schreib es auf jeden Fall auf. Und dann kommt natürlich die dritte Ebene der Schöpfung und das wäre die Tat. Also, dass du anfängst, wirklich so zu handeln, wie du dir das am Anfang in deinem Kopf zusammengesponnen hast. Also, wenn du dir zum Beispiel überlegt hast, ich würde gerne auswandern oder ich würde gerne neue Sprache lernen oder ich würde gerne, jetzt kommen die ganz blöden Beispiele von Lena, ich würde gern mehr Sport machen, weil ich mich dadurch total gut fühle und so super tolle Ideen immer habe, dann fang an halt mehr Sport zu machen oder fang an eine neue Sprache zu lernen, was auch immer bei deiner ersten Ebene der Schöpfung, also dem Gedanken, der Fall war, so handelst du dann auch und dadurch erschaffst du deine eigene Realität. Es ist eigentlich so einfach und ich würde mir wünschen, dass auch du anfängst, diesen Prozess ganz bewusst zu nutzen und dass du aufhörst, Opfer deiner Realität zu sein und anfängst, Schöpfer deiner Realität zu sein, denn letztendlich sind wir das alle, wir müssen es nur erkennen und bewusst nutzen. Okay, dann möchte ich dir noch ein paar Bonustipps sozusagen geben und diese wären keine negativen Gedanken. Das ist so, so wichtig in diesem Prozess der Schöpfung, denn wenn du anfängst, negative Gedanken zu haben und zu zweifeln, dann wird dieser Prozess behindert. Es funktioniert dann einfach nicht mehr so gut und es ist ja eigentlich logisch, wenn du dir was ausdenkst, was du total cool findest und das dann sagst und das tust, aber im Hinterkopf immer hast, ja, eigentlich kann das doch gar nicht klappen und das ist total unrealistisch und ich schaffe das sowieso nicht, dann ist ja klar, dass das nicht so in deine Realität kommen kann, wie wenn du wirklich vollkommen davon überzeugt wärst. Genau. Und dann noch der zweite Punkt, dass du dir erlaubst, deine Zweifel und Ängste loszulassen. Das ist auch ganz wichtig und spielt da eigentlich auch schon mit rein. Es ist ja fast wie negative Gedanken. Es geht einfach darum, dass du wirklich dem Leben vertraust und diesem Prozess der Schöpfung, der wirklich funktioniert, vertraust und dass du deshalb nicht irgendwie Angst hast, ja, das ist zu unrealistisch oder ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich bin sowieso zu doof für alles und ich kann mein Traumleben gar nicht erschaffen. Das ist totaler Quatsch. Du bist der Schöpfer deines Lebens und du kannst alles in dein Leben holen, was du nur möchtest. Und deswegen erlaube dir wirklich, in dieses wundervolle Leben, das uns allen gegeben wurde, zu vertrauen. Und vertraue auch in den Prozess der Schöpfung. Ja, ich würde jetzt gerne alles nochmal für dich kurz zusammenfassen. Und dann würde ich dich auch schon aus der Folge entlassen. Genau. Also, es gibt 3 Ebenen der Schöpfung. Kannst du dir auch gerne aufschreiben, falls du dir das nicht schon gemerkt hast, weil ich es jetzt so oft gesagt habe. Die erste Ebene ist der Gedanke. Die zweite, das Wort. Und das dritte ist die Tat. Also jede Schöpfung beginnt mit einem Gedanken, dann folgt das Wort und dann folgt eine Tat. Und was wir denken, sagen und tun, das manifestiert sich natürlich in unserer Realität und du kannst es für dich nutzen, indem du einfach darüber nachdenkst, was du gerne in deiner Realität hättest, was dich wirklich begeistert und was du total cool findest, dann redest du einfach drüber und dann tust du das auch wirklich, also dann holst du das in deinen Alltag und so erschaffst du dein Leben. Ja, und der liebe Zlatko Sterzenbach sagt ja auch immer, wir können erst zum Schöpfer unseres Lebens werden, wenn wir vorher zum Schöpfer unseres Tages geworden sind. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, also dass du dann vielleicht, wenn du über irgendwas nachdenkst, dass du nicht zu sehr mit dem Kopf in der Zukunft bist und nicht zu sehr dir sagst du, ja, in 10 Jahren will ich auswandern und in 10 Jahren fange ich dann an, Sport zu treiben, weil jetzt noch irgendwelche anderen Ausreden existieren. Das ist totaler Quatsch. Denk auch mal richtig kurzfristig. Also, was kannst du am heutigen Tag tun, um deinem Traumleben ein Stück näher zu kommen? Was kannst du heute tun, um dich so richtig gut zu fühlen. Da kann ich vielleicht auch nochmal kurz das Modell des Museumstages ansprechen. Also das stammt ja aus dem Buch The Big Five for Life von John Strelecki. Genau, jetzt musste ich kurz nachdenken. Aber John Strelecki ist das. Und da geht es einfach darum, so einen Tag zu erschaffen, den man sozusagen in einem Museum ausstellen könnte. Also der so richtig cool ist. Da kannst du ja jetzt gerne nach der Folge mal drüber nachdenken, was wäre für dich so ein Museumstag. Und dann fängst du an, das auszusprechen, also das mit deinen Mitmenschen zu teilen, wie du gerne deinen Tag verbringen würdest, und dann handelst du einfach dementsprechend. Das ist wirklich so einfach, aber letztendlich können wir alles auf diesen schöpferischen Prozess herunterbrechen, was in unserem Leben ist. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, dass wenn uns etwas in unserem Leben nicht gefällt, also wenn wir mit irgendeinem Teil der Schöpfung nicht zufrieden sind, was gerade in unserem Leben ist. Wir können uns zu jedem Zeitpunkt neu entscheiden. Das ist so schön, weil ja, letztendlich entscheiden wir jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag aufs Neue, wie unsere Realität aussieht. Und wir können sie immer so, genauso formen, wie wir sie haben wollen. Und deswegen probier das gerne mal für dich aus. Für mich hat es extrem viel gebracht und mein Leben ein bisschen verändert. Ich hoffe, das ist auch für dich der Fall. Und ansonsten wünsche ich dir einfach nur noch einen wundervollen Tag, wirklich von ganzem Herzen. Ich bin dir so dankbar, dass du diesen Podcast hörst, dass du mich unterstützt. Und ja, hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal beim Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Tschüss!